4D. 4D. Übersetzen Sie. Мне очень нравится меньший стол. Der kleinere Schreibtisch gefällt mir sehr gut. У меня меньше времени, чем у тебя. Ich habe weniger Zeit als du. Кирстен моложе, чем Кристиан. Kirsten ist jünger als Christian. Часы гораздо дороже, чем диван. Die Uhr ist viel teurer als das Sofa. Человек, который разговаривает с Кирстен, продавец. Der Mann, der mit Kirsten redet, ist ein Händler. Вы ходили на аукцион со своим другом? Sind Sie mit Ihrem Freund zur Auktion gegangen? Участвуйте в следующем диалоге, используя русские подсказки. Wie gefällt Ihnen diese Uhr? Они мне нравятся, но они явно слишком дорогие. Sie gefällt mir gut, aber sie ist viel zu teuer. An welchen Preis dachten Sie denn? Вы можете предложить мне что-нибудь еще? Können Sie mir etwas anderes anbieten? Hier ist eine andere Uhr. Сколько они стоят? Wie viel kostet die? 200 Euro. Это выгодно. Das ist preiswert. Prima!